Da im wirklichen Leben solche Betonung der Wahrheit bei einem leicht zu entlarvenden Dichter auch nachdenklichen Theologen schwer glaublich erscheint, so verfällt man auf die allbeliebte Erklärung, Lukas habe keineswegs auf eigene Faust fantasiert, sondern er fuße auf Gemeindetradition. Womit zum Überdruss noch einmal die kuriose Tatsache der epidemischen Gedächtnisschwäche bei den Urchristen aufgetischt wird. Als Lukas nachforschte, spätestens 60 Jahre nach den Ereignissen, hatte sich bei den Christen und Gegnern die Erinnerung bereits so getrübt, dass sogar die noch lebenden Augenzeugen sich nicht mehr zu erinnern vermochten. Oder vielmehr, man erinnerte sich sonderbarerweise genau des Gegenteils der Wahrheit. Obwohl die Werbung der Apostel in Wahrheit zuerst in der Verborgenheit geschah, erinnerte man sich jetzt, sie sei in breitester Öffentlichkeit erfolgt. Da im wirklichen Leben ein urchristlicher Verfasser allbekannte Dinge nicht aus Laune und Willkür einfach auf den Kopf gestellt haben könnte, so muss eine Theorie, die mit solcher Tatsache als stillschweigender Voraussetzung rechnet, in diesem Punkte auf recht schwachen Füßen stehen. Mit der dritten Voraussetzung als Säule der Verborgenheitstheorie sieht es noch schlimmer aus. Vor allem müssten uns Knopf und Weizsäcker einmal genau sagen, was sie sich unter der Werbung im Dunkeln und von Ohr zu Ohr denken. Wollen sie eine beschränkte Öffentlichkeit in geschlossener Gesellschaft oder eine absolute Geheimhaltung proklamieren? Leider lassen sie uns die Wahl und legen sich selbst nicht fest. Nehmen wir also zuerst den Fall der beschränkten Öffentlichkeit, so benötigt man kein langes Nachdenken, um einzusehen, dass die Öffentlichkeit unterm Dach für die werbenden Jünger sich kaum weniger gefährlich erwiesen haben würde als die Öffentlichkeit unter freiem Himmel. Auch aus den geschlossenen Gesellschaften der christlichen Hausversammlungen wäre sofort die Kunde der angeblichen Auferstehung und Erhöhung des vor kurzem hingerichteten Menschen Jesus bis zum Hohen Rat gedrungen. Das Synedrium hätte die Jünger dann schleunigst verhaften lassen, kurz, die beschränkte Öffentlichkeit hätte für die Apostel dasselbe Verhängnis heraufbeschworen wie die volle Öffentlichkeit. Im wirklichen Leben hätte das christusfeindliche Synedrium die durch unbeweisbare und gotteslästerliche Behauptungen das Volk verwirrenden Jünger auf keinen Fall deshalb ruhig gewähren lassen, weil sie ihre Propaganda statt unter freiem Himmel in den Häusern verübten. Die Annahme einer beschränkten Öffentlichkeit als dritte Voraussetzung und Säule der Theorie bricht damit haltlos in sich zusammen. Bleibt noch die Erörterung der absoluten Geheimhaltung der Werbung als der vierten Voraussetzung der Theorie. Da huschten also die Jünger heimlich und leise durch die Gassen Jerusalems, um in diesem oder jenem Haus zu verschwinden. Im dunkel verhangener Zimmer wurde über wahnwitzige Dinge getuschelt und den Anwesenden strengste Verschwiegenheit anbefohlen. Natürlich scheute man das Licht des Tages nicht der empfindlichen Augen wegen, sondern weil man in diesen Kreisen nur zu gut wusste, dass schwere Unannehmlichkeit drohten, wenn die Behörde, das Synedrium, von den im Verborgenen gepredigten Dingen erfuhr. Ich glaube kaum, dass sich Weizsäcker und Knopf klargemacht haben, in welch übles Licht sie die Jünger Jesu setzten, wenn sie mit ihrer Werbung im Dunkeln wirklich das Moment der absoluten Geheimhaltung verbinden sollten. Was ist jetzt aus den 11 Menschen geworden, die angeblich durch Erscheinungen die gewisse Überzeugung von der Auferstehung und Erhöhung ihres verstorbenen Meisters bekommen hatten und in ihrer Begeisterung Haus und Familie verließen, um die frohe Botschaft dem ganzen Volke zu verkünden? Kühl berechnende, vorsichtige Werber müssten sie geworden sein. Aber mit solcher dunkelsüchtigen, eiskalten Pseudobegeisterung würden die Leisetreter für ihre wahnwitzige Botschaft nicht viele fromme jüdische Seelen gewonnen haben. Doch uns braucht das alles nicht zu kümmern. Wir setzen ja ruhig den Fall, den die Theorie verlangt. Dann aber taucht eine Frage auf, von deren Beantwortung das Wohl oder Wehe der ganzen Verborgenheitstheorie abhängt. Diese Frage lautet: Angenommen, die Apostel hätten sich die größte Mühe gegeben, ihre Werbung und überhaupt ihr und der ersten Anhänger Jesu tun und treiben vor den Augen der feindseligen Judenoberen zu verbergen, wäre ihnen die Geheimhaltung gelungen? Wäre die Geheimhaltung restlos gelungen? Wäre sie jahrelang gelungen? Die Frage muss verneint werden. Wenn wir nämlich die rauen Bedingungen des wirklichen Lebens in die Rechnung der Verborgenheitstheorie einsetzen, dann ergibt sich leicht, dass diese Werbung unter diesen Umständen nicht einmal mehrere Wochen lang unentdeckt geblieben wäre. Im wirklichen Leben würde sich das Synhedrium des Öfteren vergewissert haben, wie die nach der Jesuskatastrophe mit berechtigtem Misstrauen verfolgten Jünger sich nach ihrer Abschwörung aufführten, zumal wenn sie sich in Jerusalem aufhielten. Es wäre darum den Jüngern schon nicht leicht gefallen, unter sich heimliche Zusammenkünfte zu veranstalten, ohne bald entdeckt zu werden. Die Gefahr einer Entdeckung wuchs aber riesengroß an, wenn man sich mit etwa inzwischen neu gewonnenen Christusgläubigen in Privathäusern heimlich zum Brotbrechen versammelte. Man bedenke nur gewisse, gar nicht auszuschaltende Umstände, die über kurz oder lang sicher die Entdeckung der betriebenen Heimlichkeiten herbeiführen mussten, zum Beispiel unbedachte Äußerungen der Beteiligten zu Verwandten und Bekannten, die sorglos oder mit Bedacht ihre Neuigkeit und daran geknüpfte Mutmaßungen weiterverbreiteten. Man denke an eine zufällige Überraschung der Versammelten durch die Nachbarn, die dann darauf brannten, ihr aufsehenerregendes Wissen anderen mitzuteilen. Vor allem muss man erwägen, dass es auch damals an Verrätern und Denunzianten nicht gefehlt haben würde. Die Jünger hatten schon einmal einen Verräter unter sich gesehen. Die Hauptgefahr drohte aber nicht von dem lichtscheuen Treiben und von etwaigen üblen Charaktereigenschaften der bereits für den neuen Glauben gewonnenen Mitglieder, sondern sie drohte seitens der von den Aposteln erst noch durch Werbung zu gewinnenden Juden. Auch Weizsäcker kam nicht umhin, das von dieser Seite drohende Unheil im damaligen Leben wirklich als vorhanden zuzugeben. Sein kleiner Satz: "Oft wurde der Friedensgruß nicht angenommen, das Wort abgewiesen", spricht Bände in dieser Hinsicht. Es ist noch einmal nötig, sich den ungeheuren Inhalt der Botschaft zu vergegenwärtigen, mit der die Jünger ihre Volksgenossen vertraut machen wollten. Denn mit Worten und Behauptungen, die für jeden frommen Juden eine fürchterliche Gotteslästerung bedeuteten, mussten die 11 an ihre Mitmenschen herantreten. Sie mussten sich an Menschen wenden, von denen sie in keinem einzelnen Falle ganz sicher gewusst hätten, ob nun ihr Wort von ihnen angenommen oder abgelehnt werden würde. Mit dieser gotteslästerlichen Botschaft abgewiesen zu werden, wäre aber ohne Zweifel im wirklichen Leben jener Epoche das Los gewesen, das den werbenden Jüngern am allermeisten, ja fast regelmäßig zufallen musste. Und dieser fatale Umstand bedeutet, dass auch bereits mit der ersten Abweisung die Gefahr der Entdeckung riesengroß geworden und geblieben wäre. Denn wenn nicht schon der erste, so würde doch sicher der zweite oder dritte Abweisende des Wortes seinen Unwillen, denn sonst hätte er ja dem Werber nicht die Tür gewiesen, öffentlich Luft gemacht haben. Aber damit war das Geheimnis offenbar geworden. Und es hätte kaum Wochen gedauert, bis durch einen Abweisenden der Stein ins Rollen gebracht worden wäre. Die Jünger wären dann sofort verhaftet, verurteilt und unschädlich gemacht worden. Denn zum zweiten Male hätte das Synhedrium die Volksaufrührer und Gotteslästerer nicht wieder auf freien Fuß gesetzt. An den harten Fakten des wirklichen Lebens zerschellt somit auch die bei einigen Theologen beliebte Erklärung, die Geheimpropaganda hätte Verborgenheit der Bewegung gewährleistet und dadurch bewirkt, dass eine christliche Gemeinde hätte gegründet werden können, die sich dann immer weiter vergrößerte und ausbreitete. Die Gewissheit, dass eine etwaige Werbung im Dunkeln auf keinen Fall längere Zeit unentdeckt geblieben wäre, wirft die ganze Verborgenheitstheorie um. Damit ist die lange Erörterung des Zentralproblems der ganzen christlichen Urgeschichte abgeschlossen. Seine Lösung lautet: Da die Jünger, wie etwa auch andere Jesus-Anhänger, beim Versuch einer Werbung für den neuen Glauben alsbald verhaftet und unschädlich gemacht worden wären, so war die angebliche Gründung einer urchristlichen Gemeinde überhaupt unmöglich. Die christliche Kirche kann also nicht den Ursprung haben, den ihr die neutestamentlichen und im Zusammenhang damit die angeblich altkirchlichen Quellen beizulegen vergeblich sich bemühen. Weil nun in Wahrheit die christliche Kirche sehr viel später als angegeben entstanden ist, deshalb ist zum Beispiel nicht nur der mit den Schicksalen der Jünger und ersten Christen gekoppelte Saulus Paulus ein dichterisches Phantom, sondern sind ebenso die altkirchlichen Ketzer wie Marcion und Tatian und Kirchenväter total erdichtete Gestalten. Spätere Untersuchungen werden diese Folgerungen noch im Einzelnen erhärten. Dass aber auch die Jünger und Jesus selbst ebenfalls nur erdichtete Persönlichkeiten sind, haben unsere Ergebnisse des dritten und besonders des vierten Kapitels klargestellt.